Erst kommt das Fressen. Erst kommt das Fressen, dann die Moral, hatte Bert Brecht in seiner Drei-Groschen-Oper gedichtet. Der perfekte Einstieg für ein Buch über das Nervengeflecht in unserem Bauch. Das Zitat verweist darauf, dass der Darm lange Zeit in der Entwicklungsgeschichte wichtiger war als der Kopf. Die Fähigkeit, Energie aus Nahrung zu gewinnen, trieb die Evolution voran und schuf den Kreislauf des Fressens und Gefressenwerdens, der irgendwann auch zur Entwicklung des Gehirns führte. Nicht ohne Grund gibt es im Englischen für den Begriff Mumm haben die Redewendung to have guts, denn es war der Verdauungsapparat, der über evolutionäre Vorteile entschied und darüber, wer wen fraß. Die allerersten Lebewesen allerdings hatten noch keinen Mund und keinen Magen. Es waren Mikroorganismen, die ihre Zellhaut öffneten und einander verschlangen. Vor rund 575 Millionen Jahren entstanden dann mit den Ediacara-Lebewesen die ersten komplexeren Mehrzeller. Wie große Farne standen sie auf dem Meeresgrund, andere lagen als flache Scheiben im Sediment, im Dunkel und in über 1000 Meter Tiefe. Diese Tiere, von denen man lange nicht wusste, ob man sie zu den Pflanzen zählen sollte oder nicht, konnten sich noch nicht bewegen, aber sie nahmen Nährstoffe aus dem Wasser auf. Nach 30 Millionen Jahren verschwanden sie plötzlich, vermutlich verzehrt von Konkurrenten, die den ersten Verdauungsapparat besaßen. Man nimmt an, dass diese ähnlich aussahen wie Quallen heute, also beweglich waren und einen Sack besaßen, der Mund und After gleichzeitig war. Die kambrische Explosion brachte eine Art Rüstungswettbewerb zwischen den Lebewesen in Gang, die in immer größerer Vielzahl entstanden, mit Mündern und Zähnen, Fortbewegungs- und Verdauungsapparaten und den ersten bekannten Symbiosen. So fanden Forscher in großer Tiefe archaische Meereswürmer, die dort von Walknochen leben. Sie verfügen zwar nicht über einen Verdauungstrakt, doch zwischen den roten Würmern, die den Skeletten wie ein Fell anhaften, fanden sich Bakterien, deren Enzyme wie ein Verdauungsapparat die Knochen auflösen und ihre Nährstoffe den Würmern zugänglich machen. Mit der Entwicklung neuer Tierarten fanden viele Einzeller einen neuen Lebensraum, nämlich im Inneren der Körper anderer Lebewesen. Heute sind Bakterien ein ganz zentraler Bestandteil des Verdauungssystems bei fast allen Tieren und natürlich auch beim Menschen. Doch darauf werden wir später noch kommen. Wichtig ist hier nur zu erwähnen, dass die Weiterentwicklung des Verdauungsapparates zu Mägen und Därmen eine immer effizientere Nutzung der Nahrung gewährleistete. Das ermöglichte auch, dass irgendwann vor 375 Millionen Jahren die ersten Tiere an Land kamen und lernten, von Blättern und Gras zu leben, während sie selbst zur Beute einer neuen Gattung von Fleischfressern wurden. Die Differenzierung der Arten wurde von der Differenzierung des Verdauungsapparates begleitet, ja, durch sie erst möglich gemacht. Der Magen entwickelte sich, bei Wiederkäuern sogar mehrere Mägen. Der Darm wuchs, beim Pottwal wurde er sogar über 150 Meter lang. Die Chemie der Verdauung wurde immer raffinierter, durch Galle, Bauchspeicheldrüse und Leber. Sie prägte das Verhalten von Primaten. Bei den Menschen war es vermutlich die Beherrschung des Feuers, welche vor rund 1,8 Millionen Jahren die Nahrungsaufnahme so optimierte, dass wir aus der überschüssigen Energie ein viel größeres Gehirn und den Sitz des Bewusstseins aufbauen konnten. Eine Schaltzentrale, die so komplex und vielseitig ist, dass sie vergessen ließ, dass die ersten zentralen Steuermechanismen nicht im Kopf, sondern im Bauch lagen. Schon die einfachsten Lebewesen nämlich, wie zum Beispiel der uralte Süßwasserpolyp, besitzen Nervenzellen, die sich auf die Steuerung der Verdauung spezialisiert haben. Bei höheren Tieren und dem Menschen haben diese sich zu einem Netzwerk von 400 bis 600 Millionen Nervenzellen im Magen-Darm-Trakt entwickelt, das über die Darm-Hirn-Achse mit dem Kopf verbunden ist. Das ist das enterische Nervensystem, das Bauchhirn. Von lecker zu bäh. Meistens fassungslos stehen die Betrachter vor einem Kunstwerk, das der belgische Künstler Wim Delvoye im Jahr 2000 geschaffen hat und das seither in immer neuen Varianten auf Tournee durch verschiedene Länder geht. Der Konzeptkünstler hat 6 große Glascontainer verkabelt, mit Röhren und Pumpen versehen und mit Einfüllzapfen für Wasser, Säure und enzymatische Flüssigkeiten. Über eine Treppe kann Cloaca, so heißt die Installation, von oben mit den unterschiedlichsten Speisen, häufig sind es Restaurantabfälle, gefüttert werden. Doch nachdem diese in dem ersten Glasballon verschwunden sind, kann man Pizza und Kuchen, Räucherfisch und Schokolade bald nicht mehr voneinander unterscheiden. Stattdessen verwandeln sich die Nahrungsmittel in schäumende, gelb-weißliche Flüssigkeiten, was beim Besuch einer Schulklasse ein kleines Mädchen in Tränen ausbrechen ließ. Am Schluss spuckt die Maschine dann warmbraune, nasse Haufen aus, die sich nicht von den eigenen zu Hause unterscheiden lassen. Nur der Geruch wird von den Glaswänden des Containers zurückgehalten. Wer das sieht, verliert zumindest kurzfristig die Lust am Essen. Cloaca zeigt auf drastische Weise, dass der ganze Aufwand der raffinierten Kombination von Speisen sich im Nullkommanix in pure Chemie auflöst. Das beginnt schon im Mund, wo Ptyalin, ein Verdauungsenzym, das im Speichel enthalten ist, den Kuchen oder das Brot, jedenfalls die Kohlenhydrate, in Zuckerketten zerlegt. Der Magen wird als allererstes durch die Sinnesorgane, durch den Blick auf die leckeren Speisen und durch den verführerischen Geruch stimuliert. In dieser kephalen Phase wird ein Teil der Darm-Hirn-Achse stimuliert. Manchmal reichen auch nur die Gedanken an leckeres Essen, damit einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Gleichzeitig bereitet der Kopf den Bauch auf die Aufgaben der Verdauung vor. Ein Beispiel für das perfekte Zusammenspiel der beiden Nervensysteme, auf das wir im weiteren Verlauf noch häufig zu sprechen kommen. Beim Essen folgt die gastrische Phase. Jeder Bissen dehnt die Magenwand und Temperatur des Essens sowie Eiweiße und Gewürze wirken wie chemische Stimulantien auf ihn. Der Magen funktioniert also wie eine riesige Retorte. Er enthält, wie auch Cloaca zeigt, eine gelb-grünliche Flüssigkeit aus Wasser, Salzsäure und dem Enzym Pepsin, das Eiweiß spalten kann. Die Nahrung bleibt durchschnittlich 2 Stunden im Magen. Ist sie besonders fettreich, also schwer verdaulich, dauert es länger. Was bei der Cloaca riesige zimmerfüllende Pumpsysteme übernehmen müssen, steuert in der Natur allerdings ein sehr filigranes Netzwerk von Nerven. Durch dünn und dick. Jetzt geht es in den Darm. In dieser intestinalen Phase der Verdauung gelangt die Nahrung in den 12-Fingerdarm, Duodenum, den ersten Teil des Dünndarms. Er ist etwa 30 cm lang. Hier wird die Säure des Nahrungsbreis, Chymus, durch ein Sekret von Bicarbonat neutralisiert und mit Verdauungssäften der Bauchspeicheldrüse, Pankreas und der Gallenblase verarbeitet. Die nächste Station im Dünndarm ist der Leerdarm, Jejunum, der in viele Schlingen gelegt und über ein Bindegewebsnetz an der rückseitigen Bauchwand fixiert ist. Im Leerdarm und dem darauf folgenden Krummdarm, Ileum, werden Enzyme zur Eiweiß-, Zucker- und Fettspaltung gebildet. In den Zotten der Dünndarmwand wird also der größte Teil der Nahrung aufgeschlossen. Ihre Bestandteile werden von Transportproteinen durch die Darmwand in das Blut- und Lymphsystem geschleust. Das erfordert Energie. Das im Nahrungsbrei enthaltene Wasser wird über die Dünndarmschleimhaut aufgenommen. Im hinteren Teil des Dünndarms, dem Ileum, erfolgt die Wiederaufnahme der Gallensäuren, um den Pool in der Leber wieder aufzufüllen. Erst jetzt kommen die Nahrungsreste in den etwa 1 Meter langen Dickdarm, Kolon. Er legt sich wie ein Rahmen um den viel längeren Dünndarm. Die beiden trennt die Bauhinklappe, die den Rückfluss hemmen soll. Die Wand des Dickdarms wird mit muskulösen Bändern verstärkt, die ihn in einzelne Segmente schnüren. Hier wird dem Speisebrei Wasser entzogen. Fast die gesamte Flüssigkeit wird recycelt und in den Organismus zurückgeführt. Eine enorme Leistung. Der Kot wird dabei eingedickt. Er wird mit Schleim überzogen, um ihn als Kot gut gleitfähig zu machen. Auch ohne Nahrungszufuhr produziert der Darm durch diesen Schleim und abgestoßene Darmzellen regelmäßig Stuhl. Im Dickdarm leben mehrere hundert Bakterienarten, die einer aktuellen Revision früherer Schätzungen nach mehrere Billionen Einzeller ausmachen. Ihre Anzahl entspricht etwa der Zahl all unserer Körperzellen. Sie wiegen rund 1,5 Kilogramm. Der Stuhl besteht fast zur Hälfte nur aus Bakterien. Wie wichtig dieses Biotop in unserem Körper ist, das sogenannte Mikrobiom, davon später mehr. Abgeschlossen wird der Dickdarm über einen 3 bis 4 cm langen After. Hier gibt es zwei Muskelschichten. Eine verschließt den Darm ohne bewusste Steuerung, die andere erlaubt dem Gehirn, den Stuhlgang zu kontrollieren. Zappeln im Labor. 40 Kilometer nordöstlich von München liegt die Stadt Freising mit ihrer imposanten Domkirche auf dem Hügel über der Altstadt. Altehrwürdiger Bischofssitz und weit älter als die bayerische Landeshauptstadt. Auf dem Gelände eines ehemaligen Benediktinerklosters ist das Wissenschaftszentrum Weihenstephan der Technischen Universität München entstanden, die ihre Fakultäten für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt hierher ins Grüne ausgelagert hat. In einem der neueren Gebäude befindet sich der Lehrstuhl für Humanbiologie von Michael Schemann. Auf zwei Stockwerke verteilt reihen sich Labore aneinander. Das typische Gewirr von elektrischen Leitungen und Computerbildschirmen, Petrischalen, Pipetten und Präparaten zwischen Glasträgern, blubbernden Kolben und Messaufbauten. Und irgendwo inmitten der vielen Technik hängt ein Stückchen Meerschweindarm, durchzogen von einem hauchdünnen Nervengeflecht, so zart und klein, dass es mit bloßem Auge nicht zu sehen ist. Es hat Stunden gedauert, um dieses Stückchen Darm zu präparieren. Doch nun soll es mit Hilfe einer ultraschnellen Kamera in 3 Millisekunden untersucht werden. Denn länger hält die Entladung der Nervenzelle nicht an. Um diese überhaupt zum Feuern zu bekommen, wird das Gewebe leicht gedehnt, in etwa so, als passiere Nahrungsbrei den Darm. Und ja, die Nadel auf dem Bildschirm schlägt aus. Aus Höhe und Lage des Peaks lässt sich das elektrische Potenzial der Nervenzelle errechnen. Möglich war die Messung nur mit Hilfe von sündhaft teuren Präzisionskameras, die eigentlich aus der Astronomie und Militärforschung kommen. Wofür so viel Aufwand für so wenig Wirkung? Je mehr man über den Darm lernt, desto mehr Fragen stellen sich, vor allem wenn es um das komplexe Geflecht von Neuronen geht, das in 2 Schichten den Magen-Darm-Trakt durchzieht. Der englische Physiologe John Newport Langley, der unwillkürliche Körperfunktionen erforschte, hatte 1898 festgestellt, dass der Darm von einem autonomen Nervensystem gesteuert wurde, das weitgehend unabhängig vom Gehirn funktionieren konnte. Doch die Entschlüsselung der mechanischen Fähigkeiten des Verdauungstrakts, die von Nerven gesteuert werden, hat ganz grundlegende Fragen nicht beantwortet. Warum wird das nicht alles vom Kopf gesteuert? Wieso besitzt der Mensch 2 getrennte Nervenzentren?